Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit diesem Segenswunsch des Apostels grüße ich euch alle von Herzen. Mein brüderlicher Gruß gilt dem verehrten Oberhirten der Diözese Mainz, Herrn Kardinal Hermann Volk. Und den anwesenden Kardinälen, Bischöfen und Priestern. In besonderer Weise aber gilt er heute euch, katholische Arbeiterinnen und Herren. Die Liturgie des heutigen Sonntags, das Wort Gottes, welches wir in inneren Sammlung vernommen haben, bereitet uns in besonderer Weise darauf vor, jene wichtigen Themen aufzugreifen, die sich durch eure Anwesenheit hier und durch die eingangs an mich gerichteten Grußworte nahelegen. Die Begegnung mit der Welt der Arbeit, die mir hier in Mainz ermöglicht ist, nahe beim Grab eines großen Vorkämpfers und Apostels in der sozialen Frage im vergangenen Jahrhundert, nämlich des Mainzer Bischofs Wilhelm Emanuel von Ketteler. In der Mitte aller Überlegungen in der Welt der Arbeit und der Wirtschaft muss immer der Mensch stehen. Bei aller geforderten Sachgerechtigkeit muss doch stets die Achtung vor der unantastbaren Würde des Menschen bestimmend sein. Nicht nur des einzelnen Arbeiters, sondern auch ihrer Familien, nicht nur der Menschen von heute, sondern auch der kommenden Generationen. Von diesem Grundsatz, der noch viel mehr Umdenken von uns verlangt als bisher, fällt auch Licht auf die Behandlung von Problemen in eurem Land, die ich hier zwar nur kurz streifen kann, die mir aber doch sehr gegenwärtig sind. Ich denke da zum Beispiel an diejenigen, deren Arbeitsplatz gefährdet ist oder die ihn verloren haben. Strukturelle Umgruppierungen mögen sich nach genauester Prüfung als notwendig erweisen. Und je ehrlicher gesehen, desto besser. Niemals jedoch dürfen dabei Arbeiter, die viele Jahre ihr Bestes gegeben haben, die allein Leidtragenden sein. Wenn das soziale Klima sich zu verhärten beginnt, so sind die kommenden Veränderungsprozesse nur in sachlicher Auseinandersetzung und in solidarischem Zusammenwirken aller zu bewältigen. Bei der Betrachtung dieser wichtigen Probleme im Blick auf die Gerechtigkeit und das umfassende soziale Wohlergehen dürfen wir uns jedoch keinesfalls einschließen in die Grenzen eines Landes, einer Gemeinschaft von Ländern oder auch nur eines Kontinentes. Die soziale Frage hat heute eine weltweite menschliche Dimension. Das soziale Problem in seiner heutigen geschichtlichen Dimension ist für jedes Volk und für die ganze Menschheit eng verbunden mit der zentralen Aufgabe, den Frieden in der Welt zu sichern. Justitia et Pax. Gerechtigkeit und Frieden. Erinnern wir uns noch deutlich an die abscheulichen Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Besonders wir, Söhne und Töchter der europäischen Völker. Erinnern wir uns jener Zeit furchtbarer Zerstörungen, unbeschreiblicher Leiden, der Schädung und Missachtung des Menschen, das darf sich niemals wiederholen. in den Generationen unserer Kinder und Enkel. Niemals mehr unter Menschen, weder in unserem Kontinent noch anderswo. Unaufhörlich wollen wir Gott bitten, dass diese furchtbare Lektion der Geschichte allen in der Welt die Achtung der Rechte jedes einzelnen Menschen und jedes einzelnen Volkes einschärfe. Wie wichtig ist das in unserem alten Kontinent? Die Sorge um den Frieden darf niemals in der Erfüllung unseres christlichen Auftrags fehlen, darf niemals fehlen in den Anstrengungen aller Menschen guten Willens, vor allem derer, die hier besondere Verantwortung tragen.